A. Ir. Ir. E. E. Ira. E. A. Ira. Ira. E. E. A. A. A. Eri. A. Eri. A. Eri. A. Ire. Eri. Ire. Ire. Ire. Ire. Ire. Ia. Ia. Ai. Ia. Ai. Ia. Ai. Re. Er. Er. E. Re. E. Er. E. Auga. Ah. Auga. Wa. Agua. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aug. Wa. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Wa. Wa. Wa. Wa. Wa. Wa. Wa. Er. It. It. Er. Er. Er. Tierra. Arri. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Tierra. Red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, red, Uf, euf, go, og, euf, go, fue, fue, og, f, f, f, f, og, eu, og, eu, we, we, og, eu, fu, uf, uf, eg, fu, uf, uf, eg, eg, og, eg, og, eu, eco, fue. Go. Fue. Go. Fue. Go. Og. Og. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Fue. Fue. Fue. Fue. Fue. Fue. Au. Au. Ye. Ye. Tierra. Ye. We. O. Fue. O. Now. Ai. Ye. Au. Ai. Ye. Au. Ye. Au. Ai. Au. Ye. Au. We. O. O. Ye. Ai. Au. Ye. Ye. We. Ayo, ayo,